Das sind unsere Themen. Weitere Flüchtlinge für den Landkreis, Brand in Nienburg und TSV Aistrup siegt gegen TuS Dören. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Carolina Pfau. 250 Flüchtlinge werden in den kommenden 3 Monaten in Nienburg erwartet. Darauf wies Bürgermeister Henning Onkes im Rahmen der jüngsten Ratssitzung hin. Bis März sollen rund 620 Flüchtlinge Wohnraum im Landkreis suchen. Die Wohnsituation müsse langfristig überdacht werden. Außerdem solle das Gespräch mit Lehrkräften gesucht werden. Derzeit besuchen 111 Flüchtlingskinder Nienburger Schulen. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub macht auf Straßenschäden in Nienburg am Weserwall aufmerksam. Zwischen Einmündung Schlachthofstraße und Marschstraße haben sich die Pflastersteine im Laufe der Jahre verschoben. Seit kurzem warnen Hinweisschilder vor den Straßenschäden. Der ADFC hatte bereits im November auf die Unfallgefahr auf der Nebenstrecke des Weserradweges hingewiesen. Die Verkehrssicherheit ist aus der Sicht des ADFC gefährdet. Zu einem Brand kam es heute Nacht gegen 2.14 Uhr. Es brannte Sperrmüll am Straßenrand der Kasseler Straße. Die Freiwillige Feuerwehr Nienburg konnte das Feuer löschen. Und nun zum Sport. Das Hallenfußballturnier in Stolzenau war ein voller Erfolg. In einem starken Teilnehmerfeld sicherte sich der TSV aus Aistrup mit einem 3:1-Sieg gegen den TuS Dören den Turniersieg. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.